Looking forward to being in Budapest, but I was so happy to be able to come here. Ich freue mich auf Budapest, aber ich habe mich auch sehr darauf gefreut, hierher zu kommen. Das ist schon lang her. And I'm always so I want to use the right word. Ich bin immer so. The right word. I don't like to use words superficially. Ich möchte eher keine oberflächlichen Worte verwenden. Maybe I want to say the feeling that I have when I come in here. Ich möchte das Gefühl beschreiben, das ich habe, wenn ich hierher komme. Über diese Gemeinde. My wife, when we were with the Austrian Church in the mountains a few years ago. Wir haben vor zwei Jahren mit dieser Gemeinde. Also vor einigen Jahren haben wir mit dieser Gemeinde im auf dem Berg dort oben ein Wochenende verbracht. I mean this seriously. My wife and I have lived, in Europe for like together for about 12 years. Meine Frau und ich sind schon 12 Jahre hier in Europa. And that was her favorite time. Und das war ihre Spitzenzeit. It sounds funny to say, but I have. Es hört sich lustig an. I'm looking for the adjective. I can't find it. But es hört sich unglaublich an. Ich suche nach einem Eigenschaftswort. Ich finde es aber. But it was my wife's favorite time she ever had in all the years. Doch war es wirklich. Meine Frau betrachtet sounds, das als eine Spitzenzeit. Sounds a little bit unexciting. Our life. Spitzenzeit. So für sie eine Spitzenzeit. Is she really, as far as with church people, I mean, that's it. Was jetzt die Leute in der Gemeinde anbelangt. And but I was in the plane today, and I was interviewing one of the stewards in the plane about Austrians. Ich war jetzt im Flugzeug und habe im Flugzeug dort mit einem dieser Flugbegleiter, den habe ich interviewt über Österreich. No, Austrians. Über die Österreicher, ja. Yeah, richtig gesagt. And I said that. Und ich sagte das. Ja, da, das ist richtig. And then he said. And then he said, I said, tell me about Austrians. Und ich fragte ihn, erzählen Sie mir etwas über die Österreicher. Because I'm going to be with some Austrians tonight, and I'd like to be able to like flatter them a little bit. Weil ich werde heute Abend den Abend mit Österreichern verbringen und möchte ihnen ein bisschen schmeicheln. And I said, what is, tell me like something very characteristic about Austrians. Also sagen Sie mir was Charakteristisches über dieses Volk. I said, I get the feeling that Austrians, like, to be an Austrian is a relaxed version of a German. That's what I heard. Ich denke so, dass ein Österreicher ist die entspannte oder die relaxte Ausgabeversion eines Deutschen. And he said, genau. Und sagte, precise. And then I said to him, I said, well, tell me, I said, like, what is it? Tell me, what good is there in an Austrian? Can you tell me? Und dann sage ich ihm, sagen Sie mir Vorteile, was gibt's Gutes in einem Österreicher? And he said these two interesting things. I thought he was going to say they are like. Und hat wirklich diese zwei interessanten Dinge gesagt. Ich erwartete mir, like he would say they are noble. Dass sie vornehm sind, also noble. They are kind. Dass sie nett sind. They are, hospitable, whatever. Und gastfreundlich. And I didn't, like everyone says about their own nation. They say, was jeder so halt sagt über seine Leute. He said lustig. Sagte, funny. And I said, that's a characteristic of our country. And then the other stewardesses came and said the same thing. Und der andere Flugbegleiter sagte genau das Gleiche. And I said, that's an interesting thing to me to hear someone say about themselves. Und ich finde das interessant, dass jemand sich selber so sieht oder dass über sich selber das so sagt. And then I said, what is another characteristic about Austrians? Und was gibt's noch Charakteristisches über Österreich? See, I've got your attention, don't I? This is the secret here. You talk. No, I'm just, no, but they said. He said, "What is?" I said, and he said, "Gemütlichkeit." Is that true? Do you agree? Gemütlichkeit. All right. Ja. And I said to them. Und dann sagte ich ihnen. Those were two. I kept asking Mary, "What is Gemütlichkeit?" She told me in English. I said, "I know, but what?" Dann habe ich it? Gefragt. Also was bedeutet Gemütlichkeit? Ich möchte die genaue Übersetzung dafür haben. And she told me what it means. And he told me too. I still gotta get the grasp. Und sagte mir das dann. The point being is that. Das Wichtige ist, when I analyze those two things, wenn ich die zwei Dinge analysiere, those really are what I feel when I'm in your midst. Das fühle ich auch bei euch in der Mitte. And it's interesting. It was because at first to me it was hard to, and then I thought zuerst about it today, and I said, schwer mir vorzustellen, doch dann. That is really the atmosphere in the church here. Das ist aber die Atmosphäre hier in der Gemeinde. Very warm. Ist warm. Very accepting. Dass man fühlt sich angenommen. And very engaging. Und man ist sehr eng, man wird gleich eingeschlossen. And so it's just a really, really clear picture to me of that. Es ist ein klares Bild. And I'd like to share with you tonight something that I kind of touched on in back home recently. Und ich möchte jetzt mit euch etwas durchnehmen, was ich erst vor kurzem in daheim and I think it has something to do mich beschäftigt hat. With really the spirit of your church here as well. Und es hat wirklich was zu tun mit dem Geist in dieser Gemeinde hier. And your pastor, und eurem Pastor, who exemplifies this so well in his life. Der so sehr als Beispiel vorangeht mit seiner Frau. I'd like to speak to you tonight, and I know we don't have. It's. I don't want to go too long, so I want to know what time, Pastor Rob. Ich möchte jetzt nicht. Like 30 minutes. Is that good? Okay. Ich möchte nicht zu lange. Okay. Gut. I won't go. I'll go less than that. I mean, we'll just do it. Ich schaue, dass ich sogar darunter bleibe. But I want to talk to you tonight about. Ich möchte mit Ihnen. Divine friendship. Über göttliche Freundschaft. And what it is. Was sie bedeutet. I have been thinking about friendship. Ich habe über Freundschaft nachgedacht. Because in our country, in unserem Land, we have millions of friends. Haben wir Millionen von Freunden. We tell people that people are our friends we don't even know. Und wir sagen Leuten, wir sprechen über Leute, als ob sie unsere Freunde werden, und die kennen wir gar nicht. Wait, I'm getting checked here in my spirit. I was told. Warte, ich werde jetzt in meinem Geist werde ich jetzt by a woman in the church in Berlin, if I don't pray before I speak, God will never speak through me. So I would like to pray. Jemand sagte mir, warte, ich werde jetzt beten, weil Gott wird nie durch mich sprechen, außer ich bete vorher. So God, beten hopefully wir. God can speak something. So hoffentlich kann Gott sprechen. Father, please bless this time together tonight. Vater, segne unsere Zeit hier gemeinsam heute. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. But friendship has very, it has a wide kind of field and meaning in many different places. Also die Freundschaft, das kann eine sehr variabel ausgelegt werden. And as I was saying, in America we say, you know, the man who fixed my toilet is my friend, because I have in Amerika a friend. Sagt man, okay, der meine Toilette easily, wieder repariert hat, der ist mein Freund. I have a friend, and you don't really even know the person, and you can't even remember their name. Du sprichst über einen Freund, and really, it's the truth. Ob es ein Freund wäre, du weißt gar nicht. Ich habe einen Freund, nur ich weiß nicht, wie er heißt, oder habe vergessen, wie er heißt. Isn't it true? It's so true. I have a friend, but I forget his name. Freund, aber ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie er heißt. When I lived in Germany, wie ich in Deutschland war, erst jetzt vor kurzem, became very valuable to me. Wurde mir das sehr wertvoll. This understanding of their understanding of friendship. Zu verstehen, was sie unter Freundschaft verstehen. Really was very special to me. Und das war wirklich was Besonderes für mich. I made some really good friends. Weil ich habe wirklich gute Freunde gemacht, oder Freundschaften gemacht. Just a few, but very, like, ein paar wenige. Really, really in my heart. Wirklich im Herzen. And I know that I am in their hearts as well. Und ich weiß, dass ich auch in ihrem Herzen bin. And I think that's a little bit closer to what it means to. Und ich glaube, das kommt der Bedeutung schon näher. Be a friend in the Bible. Ein Freund in der Bibel, ein biblischer Freund zu sein. If you look throughout the scriptures, wenn wir durch die Schrift schauen, you can see story after story, sehen wir Geschichte für Geschichte of friendship, von Freundschaft, defined, definiert, not only in doctrine, nicht nur durch die Doktrin, but in the lifestyle that these people lived out with each other, durch die Lehre, sondern durch den Lebensstil, den die Leute gemeinsam gelebt haben. And we could talk today about Jonathan and David. Wir könnten zum Beispiel über Jonathan und David sprechen. And how their souls were knit together. Und wie ihre Seelen verknüpft waren. And how that Jonathan loved David as his own soul. Und wie Jonathan David liebte wie seine eigene Seele. What it meant was that their souls were interlocked with one another. Ihre Seelen waren miteinander verschlossen. They were always going the same way in their mind. Das heißt, sie gingen immer gemeinsam in die gleiche Richtung. What one was thinking, the other was thinking. Wie der eine dachte, so dachte auch der there andere. Was a great oneness. Da war eine große there was, Einheit. There was a closeness. Da war eine Nähe. In their minds. Gedankliche. Elisha and Elijah. Elisha, Elisa und Elias. Walking very closely together. Die sehr nah nebeneinander and Elisha gaben. Said to Elijah, as, und Elias sagte zu Elisa, as God lives and as my soul, as your soul lives, I will follow you. So wie Gott lebt und so wahr deine Seele lebt, ich werde dir folgen. And Ruth Ruth and her daughter-in-law and her mother-in-law und die Schwiegermutter. Wherever you go, I will go. Wo immer du gehst, da gehe ich. Your God will be my God. Dein Gott wird mein Gott sein. And your people will be my people. Deine Leute werden zu meinen Leuten werden. Friendship. Freundschaft. A person. Eine Person. Who walks through life with you. Die mit dir durchs Leben geht. Who is loyal to you. Die dir treu ist. In every action that they do to you. In allen ihren Handlungen, and that cares for your soul, die für deine Seele sorgt. And we could define friendship tonight by many qualities. Freundschaft kann man durch viele verschiedene Qualitäten beschreiben. Loyalty, Treue, Verlässlichkeit, Truth, Wahrhaftigkeit. I'm going to just choose one word tonight. Und einen Wort wähle ich heute. To illustrate this. Um das zu illustrieren. And look at it through the scriptures. Schauen wir uns das an durch die Schrift. Please open with me to John chapter 16. In Johannes Kapitel 16 bitte. Let's just start in verse 7. In Vers 7 bitte. Nevertheless, I tell you the truth. Doch ich sage euch die Wahrheit. That's a friend. I tell you the truth. So was sagt ein Freund. It is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. But if I depart, I will send him unto you. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Then the next verses tell what that comforter will do. Und die nächsten Verse beschreiben die Aktivitäten dieses Trösters. And verse 13, he will lead you into all truth. Vers 13, er führt uns ins alle Wahrheit. Verse 14, he will glorify me. Er wird mich verherrlichen, Vers 14. And on, it describes what this comforter will do. Dieser Beistand wird hier beschrieben, genau. A comforter. Ein Beistand. It's probably one of the greatest illustrations of what friendship is in the Bible. Das ist wahrscheinlich die beste Illustration von dem, was ein Freund der Bibel nach ist. When Jesus was with his disciples, als Jesus mit seinen Jüngern war, they walked very closely together. Da gingen sie nahe. And it was a very fearful thing for them. Und es war für sie beängstigend. That he would be with them no more. Dass er jetzt nicht mehr unter ihnen sein wird. And if you look through all the scriptures, und wenn du durch die Schrift schaust, it is the heart of God, es ist Gottes Herz, from the very beginning of the creation of man, vom Anfang der Menschenschöpfung, to the very last testimony of Jesus Christ, bis zum letzten Zeugnis Jesu Christi, that he does not want people to be alone, dass er und gar nicht will, dass jemand alleine ist. God does not want people to walk through life alone. Gott will nicht, dass Leute allein durchs Leben gehen. That's why God made these two wonderful institutions. Deswegen hat Gott diese wunderbaren zwei Einrichtungen geschaffen. Family, Familie, and the church, und die Gemeinde. It is the family, es ist die Familie, that preserves a nation, die Nation aufrecht hält. And that is why Satan tries so hard to destroy the family. Deswegen versucht Satan so um all jeden Preis die Familie zu zerstören. It is this oneness. Es ist diese this Einheit, closeness. Diese Nähe. This knitting of souls. Diese Verknüpfung von Seelen. That creates strength in a land. Die Stärke im Land oder Stabilität erzeugt. And it is a church. Und es ist die Gemeinde. Where there is great oneness. Wo große Einheit and besteht. Great standing together, und großes Beieinanderstehen, zusammenstehen, as one, als einer. That is the strength of a nation. Das ist die Stärke der Nation. The Comforter, der Tröster, was sent by Jesus Christ. Der Beistand, gesandt durch Jesus Christus. Because Christ does not want us to walk alone. Weil Christus nicht will, dass wir alleine gehen. The Comforter, der Beistand, the Paraclete. Der Parakletos. What does it mean? Was bedeutet das? Paraklesis. What does it mean in Greek? Was heißt Parakletos? The word para means beside. Para heißt neben. And kaleo. Und kaleo means to call. Zu rufen. So parakletos, it's a call to one side. Also to, a call to walk alongside of someone. Ist ein Ruf, nebeneinander herzugehen. That's who the Holy Spirit is. Das ist wer der Heilige Geist. And that is who Jesus Christ sent when he left. Und den hat Jesus Christus geschickt, als er wegging. It's the same word in 1 John chapter 2 when it says, in 1. Johannes Kapitel 2 wird das gleiche Wort verwendet. Wir haben einen Advokat. It is a comforter. Einen Beistand. It is one who walks beside you. Es ist einer, der zu unserer Seite geht. And who is called to walk beside you. Und dazu berufen ist, neben uns zu gehen. That's a comforter. Das ist der Beistand. That's no wonder why the Bible, he's called the God of all comfort. Jetzt wundern wir uns gar nicht mehr, dass er den Gott allen Beistandes, allen Trostes erwähnt. He is the God who goes through life with you. Es ist der Gott, der durchs Leben mit uns geht. And the God who will never ever leave you and never forsake you. Der Gott, der uns nie alleine lässt oder zurücklässt. And the God who knows your uprising and your down sitting. Und der schon weiß, wann wir aufstehen und uns wieder niederlegen. The God of all comfort. Der Gott allen Beistands. And in 1 Corinthians chapter 4. In 1. Korinther Kapitel 4. It speaks. Well, I'm going to go there later. Excuse me. Just. Ich gehe erst später dorthin. In 1 Corinthians chapter 14. 1. Korinther 14 zuerst. After it speaks about the gifts of the Holy Spirit. Nachdem die Gaben des Heiligen Geistes im Detail besprochen. Die Liebe, das Hohelied. Da werden geistige Gaben beschrieben. If you covet any gift, it says covet to prophesy. Wenn du irgendeine Gabe begehrst, dann in erster Linie die des Predigens. And this prophesying. Das Hervorsprechen des Wortes. Is the telling forth of the word of God. Das Proklamieren, das Sprechen des Wortes. And in verse 3 it says, because he who prophesies. In Vers 3, denn der dem Wort Gottes gemäß. And I don't know how it is spricht. In German, but it says he does it for your I don't know the order in English, but I'm not turning there. It's your edification, exhortation and comfort. Der weiß sagt, das ist für die Erbauung und für die Ermutigung. Does someone have the three words there? Are they the same? So, wer aber weiß sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Okay, so those three words. Diese drei Worte. This is how it goes. So funktioniert es. The preaching of the word of God. Das Predigen des Wortes Gottes. The pastor of the church. Der Pastor der Gemeinde. Pastor Rob. Who stands here faithfully, der hier treu steht, as for so many years, für so viele Jahre, didn't and doesn't forsake the call of God in his life, lässt den Ruf Gottes nicht aus den Augen, but year after year after year, sondern Jahr für Jahr für Jahr, remains the same way, bleibt der gleiche. Why? Warum? Because the preacher, weil der Prediger, is your friend, das ist dein Freund. The preacher is a manifestation of God's friendship towards you. Der Prediger ist eine Manifestation von Gottes Freundschaft dir gegenüber. In a big bad world. In einer großen und üblen Welt. When you might feel like you are all alone. Wenn du meinst, dass du ganz alleine bist. And imagine your neighbor. Stell dir deinen Nachbarn vor. Your workmate. Arbeitskollegen. That does not know God. Der Gott nicht kennt. That does not have a church. Keine Gemeinde hat. That does not have maybe even a good family life. Vielleicht nicht einmal ein gutes Familienleben. No comfort. Kein Trost. No one to walk beside them. Niemanden, neben dem man hergeht. No one to take them through life. Niemanden, der einen durchs Leben nimmt. But we have a church. Aber wir haben eine Gemeinde. In Baltimore, Maryland. In Baltimore, Maryland. In Vienna, Austria. In Wien, Österreich. We have, wherever we're living, we have a wo church. Immer wir leben, wir haben eine Gemeinde. We have men of God. Wir haben Männer Gottes. They do these three things. Die diese drei Dinge tun. They edify. Sie erbauen. Through the word of God. Durch das Wort Gottes. It means it establishes my life. Das heißt, es festigt mein Leben. So that I'm able to survive. Dass ich überleben kann. So that I'm able to stand tall. Dass ich stramm und aufrecht stehen kann. In the middle of life's trials and circumstances. Mitten in dem, was im Leben so passiert. Exhortation. Ermahnung. This is the same word, parakaleo. Parakaleo, das gleiche Wort. Parakalesis. It means paralesis. it's a call to us to come alongside. Es ist eigentlich eine Berufung, dass wir werden dazu berufen, so the preacher, daneben zu gehen. daneben herzugehen. The preacher, der Prediger, gives you a call, gibt dir einen Ruf, that you never would have had before, den du vorher nicht hattest. If you didn't step in the doors of the church. Den du nicht gehabt hättest, wärst du nicht in die Gemeinde and gekommen. And that is a call to be to become a friend of God. Berufen, gerufen zum Freund Gottes and zu to werden. Walk close to God. Und neben Gott, nahe neben Gott herzugehen. And to do something with your life that you never would have done before. Und etwas mit deinem Leben, aus deinem Leben machen, was du sonst nie gemacht the third hättest. The third word, das dritte Wort, comfort, Tröstung, which is normally translated the other way, was normalerweise anders übersetzt wird. Here is paramutheia. Paramutheia. And this means, und das bedeutet, to speak very closely. Das heißt, sehr vertraut, sehr nahe zu sprechen. You know what I mean? You're going through something. Du, wenn du etwas durchmachst. And you know, it's going to be okay. Und es flüstert jemand ins Ohr. You hear a very close friend, du hörst einen comforting sehr nahen Freund, der sehr nahe ist und dir ins Ohr flüstert. Es wird schon gut it's werden. Words that are spoken in your ear. Es werden Worte in dein Ohr gesprochen. And it means that through the Holy Spirit, nämlich durch den Heiligen as Geist, the pastor preaches the word, so wie der Pastor das Wort predigt, that God whispers to your ear. Dass Gott flüstert in dein Ohr. And God sits next to you in the congregation and addresses your very situation in your life. Gott sitzt neben dir direkt in den Reihen in der Gemeinde und bezieht sich auf deine Lebenssituation. And addresses the very things that you need comforting in. Bezieht sich genau auf das, worin du den Trost brauchst. There's another word. Da ist noch ein anderes Wort. It's sum parathumea. Und das ist paramutheia. Sum paramutheia. And it means Mutea. And Paul says he says in 1 Corinthians chapter 4 Paulus in 1. Korinther 4 sagt comfort one another tröstet einander with the same comfort mit demselben Trost that you have been comforted with by God mit dem ihr von Gott getröstet worden seid and what it means und das bedeutet is that as God does this process in your life of becoming your friend. So wie Gott dein Freund wird in diesem Prozess. And as God walks beside you. Und Gott neben dir hergeht. Learn to do the same with other people. Lerne einfach das gleiche mit anderen Leuten. And be this type of a person. Und sei so eine Person. And I told this story recently back home. Ich habe erst kürzlich diese Geschichte erzählt. There was a man by the name of Joseph Scriven. Da gab es einen Mann mit dem Namen Joseph Scriven. And he was from Dublin, Ireland. Aus Dublin, aus Irland. And he was raised and went to college. And he. Er ist aufgewachsen. Er ist ins College gegangen. And after that, after college, he fell in love with a beautiful woman. Nach dem College hat er sich in eine sehr hübsche Frau verliebt. And the day before their wedding, nur einen Tag bevor sie heiraten, she was coming to meet him across a bridge. Hat sie ihm genau auf einer Brücke ist sie ihm entgegengekommen und hat ihn getroffen. And on the way across the bridge, und auf dem Weg zu dieser Brücke, she got thrown from the horse and she drowned in the water. Stürzte sie vom Pferd und sie ertrank im Wasser. And his heart was broken. Sein Herz war gebrochen. It was the day before his wedding. Das war einen Tag vor der Hochzeit. And his soul was just about to be knit with another person's. Seine Seele war gerade dabei verknüpft zu werden and mit einer anderen. And was violently grabbed away from him. Person, die ganz brutal von ihm weggerissen wurde. So he moved to Canada. Er ist nach Kanada dann gegangen. And in Canada he put his life back together again. In Kanada hat er sein Leben wieder zusammengebaut. And he met another woman. Traf dort eine andere Frau. And he got engaged to her. Verlobte sich mit ihr. And 2 weeks before their wedding. Doch 2 Wochen vor der Hochzeit. She died. Starb sie. A very sad death as well. Auch an einem sehr traurigen Tod. And he was very discouraged. Er war sehr entmutigt. But somehow, doch irgendwie, God comforted him. Hat ihn Gott getröstet. And he wanted to take that comfort he got from God and share it with his mother, who was back in Ireland, because he knew he was so concerned about his life. Wollte diesen Trost, den ihm Gott gegeben hat, jetzt seiner Mutter zurückgeben, zurück daheim in Irland. And er wusste, wie he wrote her these words in a letter. Hoffnungsvoll war, und er schrieb diese Worte. He said, er sagte, In a poem he said, in einem Gedicht, what a friend we have in Jesus. Was für einen Freund wir haben in Jesus. How did they go? What a friend we have in Jesus. Wie ging das nur? All our sins and griefs to bear. Alle unsere Sünden und unsere Tragik hat er getragen. What a privilege it is to carry. Was für ein Privileg das ist zu tragen. Everything to God. Alles zu Gott. In prayer. In Gebet. I can't remember the words, but ich kann mich jetzt song. Nicht mehr genau erinnern, aber das ist ein wunderschönes Lied. About, it's a very famous song. Und das Lied ist sehr bekannt. What a friend we have in Jesus. Was für einen Freund wir haben in Jesus. This man who experienced such tragedy. Dieser Mann, der solche Tragödien erfahren hat. Learned what it was like to have God walk alongside of him. Hat es gelernt oder entdeckt, was es heißt, wenn Gott neben ihm geht. And to learn to have God comfort. Und zu lernen, Gottes Trost zu haben. Him in his life. In diesem Leben. Then he took that comfort. Dann nahm er diesen Trost. And he gave it to others. Und gab ihn anderen. He gave his life for other people. Er gab sein Leben anderen. If he saw a widow who needed the wood chopped, he would chop her wood for her. Wenn er eine Witwe sah, die das Holz gespalten brauchte, so tat er das. If he saw someone without a shirt, he would literally give his own Wenn shirt. Wenn er jemanden ohne Hemd sah, würde er seines ausziehen und es dem geben. Because God was his friend. Weil Gott sein Freund war. And having God as a friend allowed him to be a friend of others. Und da Gott sein Freund war und er sich dessen gewiss war, konnte er der Freund anderer sein. And it really changed people's lives. Und es veränderte die Leben der Leute. I want to learn about friendship. Ich möchte lernen über Freundschaft. I think that's one of the best things you could. They have a big monument to this guy in Canada. Ich glaube, das schönste Monument, was man diesem Mann in Kanada machen kann. With the words of the song. Das waren die Worte dieses Liedes. Pastors go there together and they hold hands together. Mit Jesus und Pastoren gehen dort herum und halten einander die Hand. And they sing the song together. Und singen dieses Lied. To be a friend. Ein Freund. We need friends. Wir brauchen Freunde. We need to be friends. Und wir müssen Freunde sein. And I said it once, but I'm going to say it again. Ich sagte es schon mal und doch wieder. And I say this really, if I was not preaching here to you tonight, I would say this in a closet. Und wenn ich es nicht jetzt predigen würde, ich würde es sogar in einem abgeschlossenen Kästchen sagen. Pastor Rob and Mary really know how to be friends. Pastor Rob und Mary wissen wirklich. Really. Sie können wirklich Freunde sein. I don't know for you, you know your own story, but for me, I'm not saying. Wie ihr das empfindet, aber für mich ist das so. I'm not saying it to flatter or anything. Ich sage das keineswegs als Schmeichelei. I'm saying it as a reality of my experience. Ich sage es als eine Realität. Innerhalb meiner Lebenserfahrung. You know, we have these two, the story of these two twins in Siamese twins in America. Wir haben eine Geschichte von zwei siamesischen Zwillingen in den USA. Were the Chang brothers, what were their name? The Chang brothers. Who, remember them? Wie hieß die? They were believers. Gläubig waren. And they die. Were joined right here together. Aber die waren praktisch zusammengewachsen. Their whole life and they, ihr ganzes Leben. And they were Chinese and they got Chinesen auch. They got married. Sie haben geheiratet. To sisters. Sie haben Schwestern geheiratet. And they had two houses. Die hatten zwei Häuser. And they would have, they had, you know, his wife and he lived in this house, and his wife and he lived in this house. Seine Frau und er lebt in dem Haus und dem anderen Frau und dem. And they would split it up during the week. They und wir haben das in der Woche sich dann unter der Woche aufgeteilt. They all had a bunch of kids, but in their field. Und die hatten alle auch Kinder. And they had this whole bed thing set up in the bedrooms with like this, the husband and wife, and they had like a divider, and then they had like a veil and a little lower bed for the other body. Und dann haben die wirklich da auch so Trennungen gehabt zwischen den einen Teil des Körpers und den anderen Teil des Körpers. But they did. I mean, they spent their whole entire life together. Und doch haben sie ihr Leben zusammen. Everything together. They were believers. Alles. Es waren Christen. But when one of them died, als einer von ihnen starb, he woke up in the morning and the one was dead and the other one was still living. Einer wachte auf, der andere war aber schon tot. And you know what? The other one was so afraid. Und der andere war so erschrocken. He was so afraid because his brother was dead. You know, his whole life, his brother was dead. And he only lasted like maybe 2 hours. Ich glaube, der hat nur noch 2 Stunden weitergelebt. After his brother died, he just, of course, because his body couldn't function. Sein Körper konnte nicht mehr weiter seine Funktionen aufrechthalten. And I think spiritually, und ich glaube geistig, that's what it's like if you lose a friend. So ist es, wenn man einen Freund verliert. Or if you don't have friendship in your life. Oder man keine Freundschaft hat. You don't have a soul that's knit to another soul. Wenn nicht eine Seele da ist, die da verknüpft ist mit meiner Seele. Such an important thing. Das ist sowas Wichtiges. And such a great lesson we can learn from God. So eine wunderbare Lektion, die wir von Gott lernen können. What can we do? Was können wir tun? What can a church do? Was kann eine Gemeinde tun? There's so many people. Das sind so viele Leute. So many people who need God's friendship. Die Freundschaft von Gott brauchen. So many lonely, hurting people. So viele einsame Leute. Disconnected with reality. Verletzte Leute, getrennt von der Realität. Living in spiritual blindness. In geistiger Umnachtung, also geistiger Blindheit leben. Who need the inspiration? Die Inspiration brauchen. The comforter. Des Beistandes, des Trösters, um es durchs Leben durchzuschaffen. Okay, let's pray. Beten wir. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir heute for this time together. Für diese gemeinsame Zeit. And this special fellowship in church. Und diese wirklich außergewöhnliche Gemeinschaft hier. Please bless this place very special, God. Segne diesen Ort ganz besonders, lieber Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.